Samstagnacht mal wieder Disco. Auf die Schnelle, auf ein Bier. Doch dann sah ich aus dem Dunkeln dieses Wahnsinnsgirl von mir. Es war wie Kino, wie sie tanzte im Schein der Lichter dieser Nacht. Dann hab ich was bei ihr gesehen und hab nur mehr gedacht. Ich wär gern dein Tattoo, dann wär ich immer zu. Es lässt mir keine Ruhe. Ich wär gern dein Tattoo. So nah bei dir wie keiner hier. Dann könnte ich deinen Herzschlag hören, hautnah deine Wärme spüren. Könnte ich deinen Atem fühlen. Schlaf jeden Abend mit dir ein. Ich würd dein Geheimnis sein. Hautnah bei dir. Ich wär gern dein Tattoo.